Gogo Radio. Jeden Mittwoch zwischen 23 und 24 Uhr. Pogo Radio. Im Muttergebäude beim Mutterfunk. Pogo Radio. Die wöchentliche Dosis Punkrock, Anarchie und Bier. Pogo Radio. So gut. Sag deiner Mutter, wir werden was finden. Sag deiner Mutter, wir werden was finden. Auf dem Weg oder mitten drin. Mein Fahrrad kann dein Bruder haben. All die anderen haben zu warten. Sag deiner Mutter, wir werden was finden. Auf den Verlust und den Ruin. Und sollten sie ihren Sorgen klagen. Sag ihr nur, dass wir was haben. Ein letztes Hoch auf die Beschissenheit der Dinge. Es wird schon spät und ich weiß, du willst jetzt gehen. Ja, guten Abend, hier ist wieder Pogo Radio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 31.12. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Oder wir sind heute. Oder ihr seid gerade dabei, die Sendung live zu hören. Das ist nämlich dann eine Aufzeichnung. Und zu Gast ist heute der Nils. Hallo, hallo, hallo. Und der wahre Nils. Hallo, hallo, hallo. Von der Punkstelle. Und der Richie. Der Richie ist da und Martin Seliger sitzt auch da, aber er hat leider kein Mikrofon mehr abbekommen, weil er zu spät kam. Martin Seliger sitzt hinten in der Ecke unter so einer Aludecke und mit Martin Edati gucken sie sich die Unterwäscheseiten im Otto-Katalog an. Sebastian Edati. Nee, Martin Edati, sein Bruder. Mhm. Der steht auf erwachsene Frauen. Ja. Oder erwachsene Männer. Ja. Ist auf jeden Fall nicht illegal. Ja. Ja, wir machen heute einen Jahresrückblick des Jahres 2015. Oder 2003. Oder, ja. Rückblick auf 2015. Ja, wir waren mehr, also 2014. War gut, ne? Also die Lieder sind aber allerdings alle aus dem Jahr 2014. Wie gerade eben das Lied von Pesco oder Pasco genannt. Unten am Fluss von ihrer Diene der Party. Das war, glaube ich, die erfolgreichste Platte in dem Jahr 2014, denke ich mal. Von Pasco auf jeden Fall. Von Pasco, ja. Viele von meinen Freundinnen haben die auch, deswegen weiß ich, dass sie sehr erfolgreich waren. Und der Nils, der hat nämlich ganz viele Freundinnen. Also der kleine Nils, nicht der kleine. Andere. Der andere nicht. Der hat dafür... Der wahre Nils hat... Eine Internetseite. Ja, super. Er hat viele Bookmarks. Kann er Freundinnen brauchen. Bitte Bewerbungen an freundinnen@punkstelle.de. Ja. Ja. Ja, wer fängt denn an mit seinem Rückblick? Oder gibt es jetzt noch ein musikalisches Highlight? 2014. Eigentlich ist gar nichts passiert. Ja, ich glaube, musikmäßig, wenn wir jetzt nur erstmal über Punkrock reden, war das ja echt ziemlich öde. Ich habe ganz krampfhaft überlegt, was mir gefallen hat. Und da ist mir echt nur die französische Band hier, User Borders, eingefallen, dass die aber gar nicht so wirklich von 2014 ist. Aber ja, die Platte ist von 2013. Ein Konzert von denen diesen Sommer hat mich sehr beeindruckt, weil die in 20 Minuten einfach alles abgeliefert haben, was manche in 2 Stunden nicht schaffen. 2014 war wirklich mau, aber wenn man mal so ganz ehrlich ist, wann war es denn mal nicht mau? Also meine Punkplatte 2014 ist von 2012, glaube ich, aber die habe ich erst 2014 entdeckt. Welche war's? Nightbirds, Born to Die in Suburbia. Die fand ich ziemlich gut. Ja, stimmt, ja. Die aus New York, ne? New Jersey. New Jersey, ja. Ja, Nils. Also ich fand das ja großartig. Also es waren viele tolle, gute Konzerte, die Spaß gemacht haben. Jetzt an tolle Veröffentlichungen kann ich mich nicht erinnern. Also du hast dir ja gerade die Bumsplatte schenken lassen. Ja. Also, Bums, das ist diese Band, die früher mal... Schenken lassen heißt das nicht, dass ich das gut finde, ich das höre, aber... Ich bin neugierig. Ja, die haben tatsächlich letztens in Hamburg gespielt, als ich da war. Ich habe sie aber nicht gesehen. Weshalb warst du in Hamburg? Urlaub. Du warst ja ziemlich lang, ne? Urlaub gemacht. 2 Wochen. Ja, es war richtig geil, hat Spaß gemacht. Also das war zum Beispiel für mich ein Highlight. Ja. Und da auf dem Kiez die ganzen Bars da zu entdecken. War da teurer Urlaub, oder? War teuer, das stimmt, ja. Das ist so, wenn man jeden Tag Samstag hat, wird das wirklich teuer. Aber hat Spaß gemacht, ja. Das war für Hamburg aber kein Highlight. Wie bitte? Für Hamburg war es kein Highlight. Ich denke schon, ne? Also dass ich als Kölner dann da war, also ich habe jetzt keine Internet-Einträge dazu gelesen, dass ich da war, aber die haben sich bestimmt gefreut, die Hamburger. Ole von Beust hatte den ganzen Tag die Hose offen. Aber du hast auch alle Hamburger Punk-Legenden gesehen, ne? In einem Rutsch. Ganz genau, Olivia Jones, ganz oben. Nein, ich habe es tatsächlich geschafft, irgendwie Razzia, Rantanplan, Rasterknast, alles mit Rattengold. R. Alles mit R. Alles genau. Mit R, oder? Da haben wir, oder? Ja. Slime oder da war noch auch. Ach, Slime waren auch dabei, ja. Und Slime und Terrorgruppe habe ich gesehen. Und, aber nicht aus Hamburg. Was waren denn da für Hamburger Bands dabei? Slime und Razzia natürlich, ne? Ja. Ja. Ja, schön. Ja, aber nicht nur Hamburg war geil, aber auch in Köln gab es auch einige gute Konzerte, oder? Also zum Beispiel das Pesco-Konzert im Stollwerk war doch ganz nett. Da war ich nicht. Da war ich auch nicht. Ich meine nicht das letzte, das davor. Da war ich auch nicht. Da geht man nicht hin. Okay. Stollwerk, wo ist denn das überhaupt? Südstadt, ne? Am Rhein. Ja. Ja. Das ist das, wo man im vierten Stock ist und nicht rauchen darf. Wie war denn das? Ja, die waren durch Vorgruppe von Turbostart, ne? So war das, glaube ich, ja. Ja, da war ich ja neulich noch, 2 Tage hintereinander. Es wurde aber geraucht. Ja? Bei Turbostadt? Ach, das sind Anarchisten, genau. Das ist in Hamburg ja auch irgendwie ganz lustig irgendwie, ne? Da wird ja auch überall noch geraucht irgendwie. Und man ist das gar nicht mehr gewöhnt. Das mit diesen Rauchern. Es sei denn, man sitzt hier bei Pogo Radio beim Rüdi, wo auch immer geraucht wird. Ja, aber wie, ne? Rüdi ist ja auch der Helmut Schmidt des Punkrock. Von daher ist das auch völlig okay. Ja, so, ja, danke. So, wir spielen jetzt was aus Hamburg, eine Band. Die Trümmerratten. Die hast du nicht gesehen, ne? Nee. Wir fangen auch nicht mit R an, sondern mit T. Das Lied heißt Kaufen, Fressen, Auferstanden aus Urin. Ja, ja, Musikwünsche ohne Ende, ne? Ja, der Richie hat sich gerade eben, was hast du denn gewünscht? Loser Use, die fand ich nämlich auch gut. Ja. Die habe ich dieses Jahr auch erst entdeckt, gerade geguckt, dass die Platte auch, schon von 2012 ist. Aber Loser Use haben wir beide zusammen Anfang des Jahres im alten AZ hier in Köln gesehen. Auf einem seltsamen Konzert mit einer Band, die irgendwie so Emo-Geschrei gespielt hat. Dann weißt du den Namen noch? Nee, Screamo-Gedöns, weiß ich nicht. War auf jeden Fall furchtbar. Und dann dachten wir, der Abend geht so weiter und dann waren wir unten drin und dann spielten diese Loser-Use-Typen und das war einfach geil. Die waren wirklich richtig gut. Ja, hat mir super gefallen. Ja. Der Tommy, der war ja schon hier mit Skype in der Sendung hier. Ja, genau. In der 666. Sendung. Wegen seinem, waren das nicht auch die mit diesem Antifa-Camp oder so? Nee, das waren andere, das waren seine Kumpels. Aber die gehörten da irgendwie aber zu? Ja, die hat er irgendwie vermittelt, hat er gemeint, ob die nicht vielleicht mal was Politisches sagen können. Ja, die haben mir auf jeden Fall gut gefallen. Ja. Ja, spiel ja, doch direkt. Gut. Kannst du in Ruhe zu Ende drehen? Soll ich machen, ja. Aber die sind von 2012. Ich bin doch hier, ich wollte doch hier andere Sachen bringen, die... Wie gesagt, 2012 ist ja auch eine gerade Zahl. Ja, okay, ich spiel's. Die Bombe heißt das Lied. So, das war jetzt. So, also ich wollte eigentlich Egotronic spielen, die Band der Vollidioten, weil ich das auch eine wichtige Platte fand in diesem Jahr 2014. Aber das stößt hier auf Ablehnung. Aber die Leute wollen das nicht hören hier. Weil Egotronic einfach irgendwie, weiß ich nicht, die sind irgendwie auch, das ist ja, die machen ja ganz gute Musik, aber auch nur, wenn man wirklich wahnsinnig betrunken ist. Das sind ja auch nette Leute und so, ist ja kein Thema. Oder Drogen genommen hat. Ja, oder nett sein reicht einfach nicht. Ja, aber nur nett sein, nett sind sie alle. Ne? Von innen sind sie alle rosa. Ja, außerdem wollte ich ja mit denen die ganze Sendung machen, ne? Aber irgendwie kommen sie nicht aus dem Pott. Irgendwie. Ja, das ist irgendwie. Denen ist irgendwie auftreten, und so. Auf und reden und rumtouren ist denen irgendwie wichtiger als hier mal bei Pogo Radio. Genau, einfach mal ein bisschen Promo machen und nicht die ganze Zeit vor Ausverkauf. Ja, genau. Dabei redet ja der Sänger sehr gerne. Ja, sehr gerne. Ich habe auch schon einen eigenen Blog. Ja, habe ich auch schon interviewt. Ah, Torso nun, ne? Ja, genau. Das ist ja ein alter. Den haben wir ja damals mit seiner Punkband, die hieß UVK oder UCK oder irgendwie sowas, haben die auf dem Pogo-Radio-Festival gespielt vor... Mannheim, ne? Ja, Weinheim, irgendwie die Ecke. Ist ja Mannheim. Ja, so ungefähr, ja. Mannheim. Und jetzt Berliner, wie sie es gehört. Ja. Berlin war 2014 ja auf jeden Fall ein großes Ding, ne? Ja, ehrlich? Ja. Also zumindest wenn es wenn wir jetzt bei Egotronic bleiben, um Vollidioten geht, wenn wir KenFM und seinen ganzen Scheiß, seine Montagsdemos angucken, von denen ja auch zum Glück nichts mehr großartig zu hören ist, das sich aber umgewandelt hat in Hogesa und Pegida, von denen leider relativ viel zu hören ist. Das könnte ein großes Thema gewesen sein. War eigentlich einer von euch hier bei Hogesa bei der Anti-Demo? Ich saß da leider gerade im Tourbus mit super nichts. Ich war ganz bewusst nicht da. Bei Arschuh oder wie das? Nee, bei der richtigen Hooligan-Demo. Ach so, wo das Polizeiauto geworfen wurde. Ja. Ja. Der andere Nils? Ja, ich war da, aber da haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen. Ja, ich habe ihn gesehen, ja, also den Wagen oder so, oder so. Das haben wir schon mal thematisiert. Stimmt. Ja, dass das Arschlöcher sind, das wissen wir ja nun alle. Ja, ja, aber es sind nicht nur Arschlöcher. Arschlöcher können ja viele sein. Es sind vor allen Dingen naive Arschlöcher, die den ganzen Mist glauben. Also gerade bei Pegida, muss man sich ja immer wieder vor Augen führen, dass es ja tatsächlich so ist, wie der de Maizière oder was, die Mitte der Gesellschaft. Man muss sich immer wieder vor Augen führen, das ist ja wirklich die Mitte der Gesellschaft. Das sind ja keine rechtsradikalen Arschlöcher, die da mitlaufen, sondern einfach naive Bürger, die alles vergessen und sich dann aus Christentum berufen und Flüchtlinge rausschmeißen wollen. Ja, ich glaube, die sind einfach Vollidioten. Ja, da ist halt da im Osten die Bewegung halt am stärksten ist, glaube ich, dass da eben viele einfach ihren ganzen Frust rauslassen aus, weiß ich nicht, jetzt wie 24 Jahren nach der Wiedervereinigung 25, okay. Ja, sie kommen sich halt immer noch als zu kurz gekommen vor. Vergessen dabei immer, dass das eigentlich auch nichts anderes sind als Wirtschaftsflüchtlinge, wenn man es mal ganz genau sieht. Helene Fischer ist nämlich auch Wirtschaftsflüchtling. Ja. Die Helene, wo kommt die denn her? Ja, die kommt aus Sibirien. Ah. Ja, Sibirien, genau. Ja. Okay. Wobei Wirtschaftsflüchtlinge, das ist ja der größte Schwachsinn. Diese Wirtschaftsasylanten, von denen die immer sprechen. Du bekommst als Wirtschaftsflüchtling in Deutschland nicht Asyl. Du bekommst auch kein Asyl gewährt und kannst auch nicht mal deinen Asylantrag stellen. Das Dümmste, also, was es gibt. Also dann hast du jetzt gebracht, dass jeder Asylant mehr Geld im Land lässt, ne? Also das, was hier ausgegeben, also was man bekommt als Asylbewerber, ja, und tatsächlich Asylbescheinigter, geben die natürlich auch hier aus, weil sie ja hier leben. Ja, und die geben sogar noch mehr aus, als sie eigentlich bekommen. Asylbewerber darfst du ja auch kein Geld zurückschicken in deine Heimat, irgendwie über diese Western Union Geschwins oder sowas. Das heißt, dass das Geld verschwindet. Das ist so ein Blödsinn! Ich kann mir die Haare raufen. Nee, lass das. Schon. Ja, und als Highlight, als negatives Highlight für 2015 kann ich ja schon mal ankündigen, wie ihr auch wisst, wir kriegen ja natürlich auch unseren eigenen Pegida-Ableger hier, Kögida. Am 5. Januar ist es soweit, dann wollen wir aufmarschieren am hier Deutzer Bahnhof und wollen dann in die Innenstadt marschieren. Wollen. Wollen. Da bin ich übrigens dabei. Ihr auch? Ja, wenn ich Zeit habe, bin ich dabei. Ja, hoffentlich hängen da auf der Hohenzollernbrücke schon so viele Liebesschlösser, dass die Brücke zusammenkracht. Möglicherweise. Vielleicht sollten wir noch ein paar anbringen. Ja. Liebesschlösser gegen Nazis. Das, ja. Das ist eine sehr schöne Idee, Rüdi. Ich werde das mal ankurbeln. Also ich bin froh, dass das in Bonn irgendwie so geil gelaufen ist. Da waren ja auch diese Bogida-Demos und da waren, glaube ich, echt nur 300 von diesen Bogida-Leuten da gegenüber, glaube ich, 10-mal so vielen Gegendemonstranten. Habe ich heute noch gelesen, es waren ungefähr 200 bis maximal 250 Bogida-Spackos, die ja übrigens auch angeführt werden von einer bekennenden und offenen Rechtsextremistin, was ja dann auch wieder alle die Augen vorverschließen, die Sachen gesagt hat, wie, ob der Holocaust stattgefunden hat, ist völlig irrelevant. Also diese Dittmar, ne, oder? Ja, genau, ja. Melanie Dittmar. Genau. Und auf der anderen, also wie gesagt, 200 von den Heinis da und auf der anderen Seite etwa bis zu 10.000 stand irgendwie auch im Stadtanzeiger. Wobei ich da auch immer interessant finde, dass wenn Pegida, Bogida, Kögida, Digida, blublublu, keine Kakida. Ahnung, alle genau unterwegs sind, dann wird immer von den Pegida und Pegida-Aktivisten und Bögida-Aktivisten und auf der anderen Seite stehen dann die Bonner. So, aber dass diese Pegida-Heinis da auch immer Bonner sind, das ist in der Presse immer so schön andersrum, weil wir sind ja alle total antifaschistisch hier in diesem Land. Mhm. Ja, teilweise kommen die aber auch wirklich von woanders her. Das ist ja so, dass die mit Bussen dahin gefahren werden oder eben anreisen. Ja, sollen sie laufen? Ja. Und ja, diese Pilgern, so Mietdemonstranten gibt es ja, das ist ja auch ein kleiner Gag, diese Mietdemonstranten, die gibt es ja auch tatsächlich, wo dieser Ken-FM-Typ dagegen gewettert hat, dass viele von den Gegendemonstranten da eingekauft sind und auch diese ganzen Idioten, die sich dann gegenüber ARD und ZDF äußern, dass das ja auch alles, wie jetzt zum Beispiel diese RTL-Reporter da, dass da viele auch eingekaufte Demonstranten sind. Da muss ich leider gestehen, die gibt es ja tatsächlich, denn ich selber war schon mal als eingekaufter Demonstrant in Brüssel. Also... Allerdings auf einer guten Demo, so irgendwie für mehr Frauenrecht im Iran oder so. Also echt? Ja. Mich hat noch nie jemand gefragt. Ich war nur mal Klatscher beim Fernsehpreis. Nee, das lief über so eine Komparsenagentur und die brauchten halt noch, also offensichtlich Mitteleuropäer mit kaukasischem Anmut, die da auch in ihre Gesichter in die Kameras halten, damit es nicht so aussieht, als ob da jetzt nur Iraner. Also das war der Grund und dann, keine Ahnung, für 60 Euro dann nach Brüssel gekarrt worden, Pommes gegessen, ein bisschen demonstriert. Warst du ein Jubelperser? Ich war Jubelperser. Also ich war eigentlich Jubelbrüssler. Sehr schön. Aber man hat mir keine Latte gegeben, leider. Ja, wie damals, als der Schar da war. Eine Latte, Macchiato. Gedrängel können wir spielen. Die Platte kam auch 2014 raus. Die Dookie. Mhm. Habe ich jetzt auch schon öfter gesehen, diese Band. Ja. Ich habe gehört, die spielen auch bald wieder im Sonic Ball rum. Ich glaube, übernächstes Wochenende. Ne? Deutschpunk-Special habe ich gehört. Ja, nämlich die Punkstelle feiert 25-jähriges Bestehen, oder? Wie war das? 35-jähriges. 35-jähriges Bestehen. Ja. Die Punkstelle. Nicht 40, wie ich das dann falsch erzählt habe. Wer sich fragt, was ist die Punkstelle? Das ist einfach... war mal eine Webseite, die es nicht mehr existiert und wo alle eigentlich hinterher jammern. Die Punkstelle geht mit der Zeit und ist jetzt bei den sozialen Medien gelandet. Ja. Da werde ich immer wieder angepöbelt, warum die Seite denn nicht wieder aktiv wird und hast du nicht gesehen. Zu Recht wirst du angepöbelt. Ja. Ich halte nämlich die Scheiße von dem fern, weil ja viele mich für ihn halten. Also 2015. Was optisch absolut nachvollziehbar ist. Ja. Optisch absolut nachvollziehbar. Ich meine, der kleine Nils ist ungefähr so der Oberschenkel vom großen Nils. Ja, ich habe zum Beispiel, spielen ja zum Beispiel auch die Kölner Band Lambs an deinem Festival da. Ja. Den habe ich ja zugesagt. Ja, nicht angesprochen. Ja. Wirklich sehr nett. Das war sehr schön. Ich habe die angefragt und die haben beim Asia Nils oder beim Nils zugesagt. Sehr schön, aber es hat mich gefreut. Ja. Ja, immerhin. Die haben wahrscheinlich Kölner Telefonbuch aufgeschlagen, Nils geguckt und er war der Erste, weil Asia Nils. Ja, das kann gut sein, ja. Ja, Gedränge mit dem Lied Ja, Ja, Ja. Ja, ja. Charlotte Roach bin ich bestimmt ja, geworden, ja, dass ja, ich mich ja gut finde. Da geht's dann schon irgendwie gut ab, finde ich. Okay. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ich krieg nie genug davon. Ja, ja, ja, die allerreichste Szene will. Ja, ja, ja, wie gut, dass ich niemand kenn. Ja, ja, ja, ja, ja, alles klar, wie wunderbar, immer nur bla, bla, bla, bla, bla. Alles klar, wie wunderbar. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Das Klammer ist mit Kunst verziert. Ja, ja, ja. Wenn die nicht sagt, dass ich bei mir. Ja, ja, ja. Natürlich ist sie limitiert. Ja, ja, ja, ja, ja. Alles klar, wie wunderbar. Immer nur bla, bla, bla, bla, bla. Alles klar, wie wunderbar. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, alles klar, wie wunderbar, immer nur bla, bla, bla, bla, bla, alles klar, wie wunderbar, ja, ja, ja, ja, ja, alles klar, wie wunderbar, immer nur bla, bla, bla, bla, bla, alles klar, wie wunderbar, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Gedrängel. Habe ich jetzt eine Minute Zeit für den Werbeblock? Ja, natürlich. Also 15 Ding Jahre Dong, Punkstelle Ding. Am Freitag, den 9. Januar mit 1982 und Papa Klopper. Den Samstag danach spielen Mülheim Asozial mit der gerade eben gehörten Band Gedrängel. Und am Sonntag geht's weiter mit Zwei Lud. Das ist die Band von dem ehemals Sänger, genau, von 1. Mai 87, falls was jemand noch nicht sagt, genau. Fohlenwurst. Ja, exakt. Und was der Nils eben schon sagte, Lamb spielen vor. Samstag ist schon ausverkauft, richtig? Es werden auch noch 30 Karten für die Abendkasse zurückgehalten. Ah, und für mich eine Freikarte? Echt, wie viele Karten gibt's denn dann? Und für mich auch. 40, 150 und dann noch irgendwie Gästelistenplätze. Wird, glaube ich, sehr, sehr eng werden. Also so bemüht Gäste euch um vorher um Karten. Setzen. Mir könnte auch noch eine Freikarte geben, ich gehe nicht rein, ich hocke mich bis davor. Ich will auch eine. Es wird keine Verhandlungen an der Tür geben, wir setzen den zweitunfreundlichsten Türsteher dahin, den wir haben. Ja, also. Einer mit... Also. Hab ich ihm gestern gesagt. Jumbo, der ja zu seinem Spitznamen gekommen ist, weil er sich zu seinem Geburtstag einen neuen Spitznamen gewünscht hat und Glenn ihm den Namen Jumbo gegeben hat. Er meinte, Jumbo finde ich geil. Nee, nix Jumbo, Jumbo. Ja, geil, einen Spitznamen zum Geburtstag wünschen, das ist aber eine coole Idee. Kann man mal zusammen... Kann man mal zusammenlegen, ja. Das ist nicht so teuer. Ja. Ein paar Buchstaben zusammenlegen. Ja. jeder beim Scrabble. Ja. Du heißt jetzt Pegida. Genau. Und am 9. werden auch noch drei tolle DJs auflegen nach dem Konzert. Nämlich der Nils. Ja. Ich. Der andere Nils. Ich. Ich. Und der Dirk von Tiptop. Auflegen ist sowas von 90er, ey. Also auflegen machst du irgendwie... Das sagst du jedes Mal, das ist voll wichtig. Ja. Gute DJs sind ganz wichtig für die Stimmung auf einer Party. Total wichtig. Ja, wirklich. Ja. Gute DJs sind auch schwierig zu finden, das ist tatsächlich so. Gute DJs sind immer wichtig. Ja. Hast du doch auf meiner Hochzeit gesehen. Stimmt, ja, auf der Hochzeit, ja. Nils legt nur Deutschpunk auf und ich alles andere. Okay. Sehen wir mal. Ja. Ja, du Nils, ne? Ja. Tankstelle Nils. Du hast hier da irgendwie vom genau. Günter Jauch. Strebermäßig hat er sich hier eine A5-Zettel zusammengeschrieben mit den Highlights 2014. Ich habe eine Hausaufgabe bekommen vom Rüdi und ich sollte mir Gedanken machen, was 2014 alles passiert ist. Und habe jetzt hier eine Liste. Soll ich die mal schnell vorlesen? Mach das. Also, Ukraine-Krise, mysteriöser Absturzflug MH370. Den sie immer noch nicht gefunden haben, was ich total irre finde. Die schaffen es, einen scheiß kleinen Meteoriten in Milliarden Kilometer Entfernung zu orten und damit in so einer blöden Sonde drauf zu landen. Aber so ein scheiß Flugzeug auf dem Meeresboden finden sie nicht. Das geht doch nicht mit rechten Dingen zu, da hat Ken Jebsen noch seine Finger im Spiel. Ich wette, das Ding steht irgendwo in Berlin, Tegel oder so, wird gerade mit Sprengstoff vollgeladen, um dann in den Reichstag zu fliegen. Mit Ken Jebsen vorne drin. Ganz schreck war ja auch keine 4 Monate später, oder ich glaube 4 Monate später war dann der Flug MH17 dann irgendwie weg, ne? Oder der ist ja weggebumst worden, ne? Ja, aber was da genau passiert ist, ist wahrscheinlich alles seltsam, ne? Und was da für Leute an Bord waren, also ja, ich fliege nicht mehr mit der Malaysia Airlines. Der ist gegen so eine Flugformation von Gänsen gestoßen bestimmt. Wahrscheinlich. Weil die sind ja so spitz. Und dann das haben wir rausgefunden. Ja, das haben sie raus. Ist wie bei der Titanic, das weiß man ja, dass in der Luft Flugformationen von Wildgänsen das exakt das gleiche sind wie Eisberge auf dem Meer. Muss man wissen. Rumpf aufgeschnitten. Ja. Lies weiter. Vormarsch der IS. Ihr kommentiert das jetzt immer, ja? Ja, oder? Vormarsch der IS, ja, die sollen zurückgehen. Ja. 25 Jahre Mauerfall. Moment, Vormarsch der IS finde ich hier noch gut. Also IS schlimm, bla, bester Teil bei dieser ganzen IS-Geschichte war, dass eine Kölner Rocker-Gang, nämlich die Median Knights oder so, eine Rocker-Gang aus Köln hat sich Pumpguns gekauft, ist da runtergebügelt auf ihren Maschinen und kämpft da gegen den IS. Das finde ich so geil. bei Spiegel TV, Kölner Stadtanzeiger überall gesehen, bei Spiegel TV tatsächlich auch mit einem Beitrag, wie stehen in ihren Biker-Kutten und ballern da rum. Das ist aber, muss man dazu sagen, das ist ja eine Rocker-Gang. Eine Kurden-Gang. Eine Kurden, also mit kurdischen Wurzeln und die natürlich, ich meine, wenn du ein ganzer Kerl bist und du jedem erzählst, du bist hier kurdische Wurzeln, dann musst du natürlich auch dein Mann stehen. Stehen aber nicht mit einer Kerze vorm Brandenburger Tor rum, sondern setzen sich auf ihre Mopeds, fahren da runter und ballern rum. Genau. Fand ich okay. Wahrscheinlich mit freiem Oberkörper. Und haben wahrscheinlich noch Spritgeld gekriegt dafür. Also ist doch top viel. Spritgeld, paar Pennplätze und Munition. Ja, das ist ja so, dass die jetzt 100 die IS hat 100 eigene Leute irgendwie jetzt umbringen lassen oder ermordet, weil die zu feige waren. Die haben vor allen irgendwelche Dingen. Irgendwelche ausländischen, also irgendwelche deutschen. Ausländer, die da halt gemeint haben, oh, ich bin ein ganz cooler Typ, ich gehe jetzt auch runter und kämpfe für den IS. Und die Einheimischen haben ja gesagt, ja, das ist jetzt hier aber kein Abenteuerspielplatz, ne? Und wenn er keinen Bock mehr hat, dass er dann einfach abhaut. Und das haben die halt gemacht oder haben nicht so irgendwie sind nach Hause gelaufen oder irgendwo hin, ne? Oder wollten nicht mehr kämpfen und dann haben sie gesagt, so, tschüss. Drei potenzielle IS-Kämpfer, die sich quasi freiwillig gemeldet haben aus Vancouver, glaube ich, irgendwo aus Kanada, sind da runtergeflogen und sind direkt wieder abgewiesen worden, weil sie zu fett waren. Ja, stimmt. Weil der IS gesagt hat, nee, ihr seid zu fett, ihr könnt eh nicht kämpfen, haben sie sich zurückgeschickt. Und die sitzen jetzt wahrscheinlich in Guantanamo und finden das doof. Mit ein bisschen Kreativität hätte man denen ja auch irgendwie auch noch einen Job geben können, ne? Also ich glaube, dass der IS keine Gleichstellungsbeauftragte hatte und von Diversifikation nicht so viel hält. Die haben ja auch schon gesagt, also Leute, die irgendwie jetzt zum Beispiel irgendwie zu schwach sind oder so, denen kann man immer noch so einen Sprengstoffgürtel umhängen oder sowas. Ich wollte gerade sagen, und die Dicken, die geben doch ordentlich Munition weg. Da kann man sich auf jeden Fall dahinter legen. Kugelfang, Kanonenfutter, genau. Das hat so, ich mache mal hier eine Liste weiter, ja, siehst du. 25 Jahre Mauerfall. Weiter. Das ist auch kein Highlight. Was haben wir denn davon? WM ist auch kein Highlight, können wir auch überspringen. Ne? Dann die Ice Bucket Challenge ist ähnlich zu setzen mit IS. Ja. Genau. Weiß eigentlich überhaupt jemand, was AL ist? Ah, Halt's Maul. Das will keiner wissen. Okay. ALS weiß ich, ja. Alternative Liste der Lesben- und Schwulengemeinschaft. Mhm. Weiter. Ebola. Ja. Ebola, ja. Voll doof, ne? Ja. Dann Eurovision Song Contest mit der Gewinnerin Conchita Wurst. Mhm. Conchita Wurst, die habe ich gesehen auf dem CSD hier und ich habe Fotos von ihr gemacht und sie hat mir zugewunken und auch zugezwinkert. Ich habe die Sendung gesehen. Zum ersten Mal habe ich daran teilgenommen, an diesem ESC-Gucken. Ich gucke mir das ja gerne an. Ja? Ja, ich nehme ja gerne teil an so popkulturellen Highlights. Mhm. Ja, wir haben sogar alle angerufen, glaube ich. Ehrlich? Ja. Muss man. Ja. Sonst macht es keinen Spaß, weil man auch was gewinnen kann und so. Ja. Am besten redest du übrigens nur, wenn du das Mikro auch in deine Richtung gehalten bekommst. Ja, genau. Okay. Jetzt zum Beispiel. Ich halte das da mal fest. Ich würde mal sagen, wir machen wieder Musik. Und zwar Mülheim Asozial. Weil wir spielen nämlich. Ja, wann war das nochmal? Am Samstag, den 10. Januar 2015. Im Sonic Ballroom. 21:30 Uhr. Nee, nicht um 21:30 Uhr. Muss man da sein, dann geht's los. Ja, und denkt dran, ne? Vergesst eure aufblasbaren Gummipuppen nicht. Die Band steht drauf. Genau, immer schön mit Oberkörper frei. Und ja. Apropos, Nils, hast du eigentlich gesehen, dass da künstliche Titten im Sonic Ballroom hängen? Ja, die hängen ja schon lange. Ehrlich? Ist mir gestern zum ersten Mal aufgefangen. Die sind gar nicht echt, oder was? Du guckst auch nicht so oft zur Decke wahrscheinlich. Ja, muss man die jetzt vorher abhängen? Ich glaube schon. Die hängen da schon seit über einem Jahr. Okay. Highlight zu Beginn des Jahres war übrigens direkt im Sonic Ballroom, als wir von den Sonic Ballsters unser alljährliches Fleischwichteln hatten. Und einer unserer Spieler verpackt sein Fleisch immer, also wir wichteln mit Fleisch und grillen das dann und betrinken uns dabei, verpackt sein Fleisch immer in jeweils einen Centerfold eines Playgirl und eines Playboy, sodass dann eine nackte Alte und ein nackter Kerl da sind. Und die haben wir natürlich dann schön betrunken an die Klotüren gehangen. Ja. Und dann gab es zu Beginn des Jahres, als der Kneipenbetrieb wieder richtig losging, irgendwann einen Aufschrei von einer jungen Dame, die das als sexistische Beleidigung empfand. Weil der andere, Das hing nur noch die Frau da und der Mann war weg. Sag mal, an euch Fleischesser hier, ne, im Raum. Ist es euch eigentlich wichtig, ob das Tier ein Weibchen war oder ein Männchen? Was? Absolut. Ich finde, man muss das genau aufteilen. Mal ein Weibchen, mal ein Männchen, weil man muss die Population, also Yin und Yang und so. Hm. Und Weibchen schmecken manchmal besser. Ja? Was sagst du dazu? Kann ich nichts zu sagen. Weiß ich nicht. Ansonsten wäre das ja auch carnivorer Sexismus. Hm. Keine Ahnung. Spiel mal lieber ein Lied, ich handel uns. Ja. Oder wir können ja noch mal ein Highlight rausmachen. Jetzt hier, machen wir genau, mal das. Ach, das ist doch alles so. Das hat er sich da bestimmt beim Dings da, beim Jauch irgendwie wahrscheinlich. Nein. Die Zusammenfassung von Jauch habe ich im Internet gelesen. Die muss wohl sehr scheiße gewesen sein, ehrlich? Weil er ganz viele Punkte halt nicht besprochen hat. Zum Beispiel IS oder sowas war da scheinbar kein Thema. Also nein. Machen wir das hier seriöser und besser. Highlight ist auf jeden Fall die Absetzung von Wetten, dass. Ich bin sehr froh. Ja, Markus Lanz soll geweint haben. Ja, ist mir so egal. Ja, die ganze Absetzung war mir egal und das ganze Theater da drumherum. Ja, das weiß ich. Das ist ja nicht so, dass jetzt die Welt besser wird, nur weil das abgesetzt worden ist. Da kommt der nächste Scheiß. Die Welt wird jetzt besser. IS hat jetzt auch gesagt, jetzt machen wir nicht weiter. Weil können wir nicht mehr samstags Wetten, das gucken. Die haben ja samstags immer ungefähr 4 Stunden Waffenstillstand gemacht. Kommt jetzt halt mehr Carmen Nebel und sowas. Oder Florian Silbereisen. Genau. Stimmt. Mist. Wusstet ihr übrigens, dass Helene Fischer so ziemlich auf alles ihren Namen draufschreibt? Ich habe nämlich bei Weihnachten bei meinen Eltern gesehen, meine Mutter hat Schmuck, ein Portemonnaie, eine Handtasche und einen Schal von Helene Fischer geschenkt bekommen. Von ihr? Hat die sich das gewünscht? Kennen die, oder? Ich weiß nicht, ob sie sich das gewünscht hat. Ja. Auf jeden Fall war alles von Helene Fischer. Die schreibt auf alles ihren Namen, das ist total klug, das mache ich auch. Ja. Ja, nur bist du nicht ganz so bekannt. Wahrscheinlich, dass es... Noch nicht. Du brauchst noch so einen Hit. Ich kenne Richie. Siehst du? So. Der Nils wird was kaufen. Ich kenne den auch. Hast du Merchandise dabei? Machen wir jetzt Musik oder was? Ja, jetzt machen wir hier asozial. Das Band. Lied kam auch, Fress Scheiße heißt die EP. Und das Lied heißt Bundesgartenschau. Ist von der... Was? Doch einmal wird der Tag kommen, sag's doch. Die Bundesgartenschau wieder eine Gesamtschau für alle deutschen Gärtner und Gartenliebhaber sein wird. Wegmachen. Ausblenden. So, ausgeblendet. Ja, wir sind nämlich gerade fast eingeschlafen. Ja. Ich muss noch hinzufügen, dass es sich bei diesem Song um einen Song einer Split-Single handelt mit der Düsseldorfer Band Cocktailbar Stammheim, die tatsächlich 2 gute Hits dabei hat, die hier Gesamtscheiße, ne Quatsch, Müller am Asozial um einiges übertreffen. Ja, kam auch 2014 raus. Oh, Rudi. Ja. Müller war sozial, finde ich ja persönlich hervorragend. Ja. Nur ist das leider auch so eine Band, wo der Witz relativ schnell erzählt ist, wenn man darauf rumreitet weiter. Ja, ich finde auch so die ganze Karnevalisten finde ich irgendwie ein bisschen anstrengend. Karnevalisten? Es wird ja vielleicht auch Zeit wieder für ernsthafte Bands. Ja, man kann das auch einfach mal so scheiße meinen, wie man es scheiße schreit. Und nicht diesen blöden, keine Ahnung, künstlerischen Bruch mit studentischem Hintergrund dazwischen. Und so. Die waren ja auch 2014 hier in der Sendung, Mülheim Asozial. Fällt mir gerade ein. Ja. Ja, ich weiß. Das war dieses Jahr, ja. Also ich habe die gerade im Limes gesehen, da hatten die auch ihr Weihnachtskonzert und das war absolut großartig, coole Stimmung und sympathische Leute da, halt nicht irgendwelche dummen Assis, die man manchmal auf anderen Konzerten entdeckt. Du warst das gefällt da. Mir eigentlich. Ja. Dir gefallen auch Bums, ne? ja, genau. Das ist schon ein Kriterium. Die waren doch alle drei nicht da, deswegen hat es mir wahrscheinlich nicht da so gut gefallen. Ne? So. Ihr steht übrigens, gibt es ein Gegenteil von Gästeliste? Ja, Konzertverbot. Die unerwünscht sind. Köln-Kalk-Verbot, lebenslang. Genau, Persona non grata. Verbot für das Festival, ihr Drecksäcke. Ja. Nein, Mülheim Asozial großartig. Ich finde es ja auch super. Nur muss auch mal irgendwann was Neues kommen. Und dieses Gejammer, wenn man Prolettenmusik macht und dann kommen Proletten und sich dann darüber beschweren, finde ich irgendwie, weiß ich nicht, also nicht albern Moment, und nicht Moment, lächerlich. Moment. Also ich finde es absolut richtig und okay und sogar sehr vorbildlich und gut, dass sich so eine Band sich von solchen hirnlosen Typen echt distanziert irgendwie. Darum geht's doch gar nicht. Ja, beschweren darf sich jeder. Worum geht's denn? Ja, irgendwie, dass irgendwie man guckt, dass man die eigene Szene ein bisschen sauber hält. Also wenn sich Leute auf Konzerten ihres... Dass man die eigene Szene ein bisschen sauber hält? Nein, das ist doch wahr. Es tummeln sich total komische Gestalten manchmal auf Konzerten, mit denen ich nicht jedes Mal, wenn ich rum an der Tür bin. Ehrlich, du hast mal gesagt, dass irgendwie Punk mit Politik nichts zu tun hat. Das sehe ich genau anders irgendwie. Ich finde, irgendwie hat für mich Punk auch immer was mit Aussage zu tun und irgendwie mit einer gewissen Einstellung. Und wer das nicht rafft oder so, der soll zu Hause bleiben, ganz klar. Ja, ich finde auch, man sollte auch gewisse Arroganz bewahren, ne? Und sich abgrenzen von jedem eigentlich. Generell abgrenzen finde ich ja schon wieder cool. Ja. Also generell von allem und jedem abgrenzen finde ich ja schon wieder hervorragend. Das mag ich gerne, ja. Das kann man auch gut sagen. Ich habe damit nichts zu tun. Genau. Ich mache hier nur meine Arbeit. Ja. Hat der Charles Schulzkowski keine Familie? Nee, ein für Selbstgespräch. Ja, ja. Ey, solche Geschichten, letztens Sonic Ballroom, da war doch tatsächlich irgendwie jemand auf diesem Keine-Ahnung-Konzert. Ja, wir waren dabei. Der da Stimmung gemacht hat für Hogesa oder was war nein, das? Nein, anders. Ja, erzählt mal bitte. Der war da und dann haben Keine-Ahnung einen Song gespielt, der ungefähr zu dem Thema passte und haben entsprechende Ansagen gemacht. Dann hat der auf einmal gemerkt, wie krass, ich bin hier auf dem Konzert, wo die politische Meinung gegen meine spricht. Und er war dann wohl da. Ja. Man hat gesagt, ich war bei dieser Hogesa-Demo. Ach, der Gitarrenbauer. Genau, und da waren gar keine Nazis und überhaupt. Ja. Ja, und das hat dann zu einem Eklat geführt und er wurde des Ladens verwiesen. Ah, richtig. Hat übrigens auch Konzertverbot bei den Dödelhainen. Interessant war, dass ich mit ihm draußen stand und ich mich mit ihm näher unterhalten habe. Zuerst, weil ich dachte, also netter Kerl, so ein bisschen nicht ganz so intelligent, aber. Und dann ging es eben um diese Hogesa-Kram und dann habe ich mit ihm darüber diskutiert und wollte dann wissen, wie er denn darauf kam, warum er denn da war, was denn seine Bedürfnisse waren, sich da dann so gegen zu positionieren und sich vor allen Dingen diesem Pöbel da anzuschließen. Also man kann ja gegen Salafisten sein und diesen ganzen Salafismus-Dreck. Ja, sind wir alle. Finde ich absolut in Ordnung. Ich finde dich süß. Salafisten und Glubschis, ne? Die findest du gut. Ja. Nein, auf jeden Fall. So, und dann war ich mit ihm am Diskutieren. Ich habe ihn gefragt und er hat mir irgendeine Quatschantwort gegeben. Ich habe gefragt, ja, aber meinst du das denn sicher? Ne? Und wollte dann zum Kern des Problems vorstoßen, bin auf die Toilette gegangen und plötzlich war er weg. Und dann sehe ich nur so, wie jemand aus der Ballroom-Crew quasi sich die Hände abklatschen, wieder reinkommt und der ist weg. Apropos Ballroom, ne? Da ging ja jetzt auch irgendwie so ein Shitstorm rum, ne? Gegen The Movement. Auf dem Konzert war ich zum Beispiel, ne? The Movement. Ja, ich hatte gesehen, du warst auf der Gästeliste, ne? Ja, und hattest genau, noch mal wieder. Aber Movement interessiert mich echt überhaupt gar nicht. Ja, ich finde die Platten gut und so weiter. Und dann habe ich mir halt aus Langeweile, weil ich in dem Abend nichts vorgehabt habe, bin ich da halt hin. Und außerdem stand ich auf der Gästeliste. Aber die Band selber... Kein Bock, aber Gästeliste. Ich war dann, ja genau, ich war dann, auch übrigens sehr schönes Lied. Das stimmt. Auch wenn ich die Band nicht so mag. Was wollte ich noch sagen? Ja, ich bin eine Hälfte bin ich dann gegangen. Oh. Weil, die Hälfte von The Movement oder von The Movement, ja, weil irgendwie kam mir das dann irgendwie so vor, haben gedacht, das kann ich mir auf Platte anhören, was die da oben auf der Bühne spielen. Wie viele Leute waren denn da? War voll der Laden, ja. Wir haben die auch zusammen mal im Sternhagel gesehen und danach jetzt auch Anfang dieses Jahres, glaube ich, nochmal im Ballroom zusammen. Ja, genau. So ja. Sternhagel war ein absolut großartiges Konzert. Da kann ich mich noch daran erinnern, dass du alle 5 Minuten raus musstest, weil du nichts gesehen hast, weil dir deine Brille so beschlagen ist. Sternhagel ist ja aber auch schon Geschichte. Und im Ballroom dann jetzt war auch okay so. Also Anfang des Jahres muss das gewesen sein. Weißt du zufällig? Wir waren aber eigentlich nur zum Bierholen drin, glaube ich. Ja, wir waren zum Bierholen, wie immer halt. Wir stehen eigentlich immer draußen und ja, Punkrock halt. Ja. Nee, also. Auf jeden Fall war es mir da langweilig. Da bin ich dann zur Osterinsel, weil die ja donnerstags da immer Kneipenabend haben. Bauwagenplatz Osterinsel. Ja, und da habe ich mich dann abschießen lassen. Ach, von wem? Lassen, wohlgemerkt. Ja. passiv soll. Weil ich trinke ja eigentlich keinen Schnaps, aber naja, es gibt halt Ausnahmen. Jetzt musst du die Geschichte mit dem Shitstorm aber auch zu Ende erzählen. Ja, genau. Danke. Plötzlich, gehe ich auf die Facebook-Seite und da schreibt dann das Sonic Ballroom, dass die, dass es halt Arschlöcher sind. Ne? Aber warum? Du musst ja kurz dezidiert darauf eingehen, warum. Angeblich haben sich die, also ich sag angeblich, ich war nicht dabei, deswegen keine Ahnung, angeblich haben sich die Movement ja mehr Gage versprochen, haben sich darüber beschwert, dass nur 8 Euro Eintritt genommen wurden, haben sich darüber beschwert, dass sie da oben in dem Puff schlafen mussten und ihre Instrumente nicht vernünftig wegschließen konnten. Das ist jetzt so die Mischung aus beiden Statements irgendwie. Ja. Und wie es genau, und am nächsten Tag soll einer der Besitzer des Ballrooms wohl dann auch noch mit den Türen geschlagen haben und die wüst beschimpft und keine Ahnung. Und auf der anderen Seite wird es genauso geschrieben. Leider war ich nicht dabei, aber der Nils ist ja sehr nah am Ballroom dran. Vielleicht weißt du da Näheres? Oder? Also mich hat das sehr verwundert, weil die Band ja erstmal auch Erfahrung hat mit dem Ballroom und irgendwie die ganzen Konditionen kennt. Von daher dachte ich mir, was haben die sich denn jetzt aufgeregt? Mhm. Da mein Kollege, der an dem Abend die Abrechnung gemacht hat, hat mir das auch erzählt, dass die einfach mehr Geld haben wollten und dann behauptet haben. Ist ja mehr Publikum da gewesen, als beschissen worden, was ja echt eine Beleidigung ist. Ja, ja. Auf eine vorher ausgemachte Gage oder auf eine Publikumsbeziehung? Da gibt es keine Festgabe. Also ich finde, als Band ist es ganz wichtig, dass man, wenn das Konzert anfängt, erstmal durchzählen lässt, um zu wissen, wie viele Leute da sind. Ja, jeder kriegt eine Nummer. Nee, einfach so 1, 2, 3, 4, 5. Oder auf Englisch, wenn es eine ausländische Band ist. Oder so, ja. Oh, Dänisch, das ist kompliziert. Dänische Band. Ja, genau. Mal, da du ja auf der Gästeliste warst, haben die wahrscheinlich dich gesehen und dachte, ach, da ist doch noch einer. Und dachte, deswegen muss mehr Geld in den Kasse. Genau. Ja, genau. Ja, oh, ich bin in der Hälfte schon wieder gegangen. Ne? Also eigentlich dann nur 4 Euro. 1,75 Euro, weil 3,50 Euro nur, weil natürlich, Ballroom ist ja ein total durchkapitalisierter Laden. Ja. Die bescheißen die Bands ja immer eigentlich. Ne? Da geht es ja eigentlich nur ums Geld und... Also das ist jetzt meine ironische Meinung dazu. Deswegen, was da in Wirklichkeit an Geld gemacht wird, das weiß ja keiner. Nee, das ist ja... Ne? Die kriegen ja nur ein Taschengeld. Ja, ja. Ich meine, guck dir die 3 Besitzer des Ballrooms an, die leben in Saus und Braus. Ich denke mal, wisst ihr, wie der Ballroom wirklich Geld macht? Das ist nämlich durch Bier verkaufen, die Schweine. Habe ich auch gehört. Ja. Das machen ganz schön viel Bier unter der Theke weg. Hast du es gesehen? Die haben da nämlich so eine Theke drin, wo sie Bier verkaufen. Und wenn du es überlegst, ne? Deswegen stehen die Leute dahinter immer in so einer Ecke. Ja. Das aber ist nicht die Leute, Bands, die das ist nicht die Musik, sondern das ist die ganze Zeit nur dieses Bier. Die haben aber auch alle richtig Schnapsche, die Leute. Ich habe gestern wirklich 2 Leute gesehen, die ich einen im Auto gesehen, Euro-Schein im Auto. Bezahlt haben. Im Sonic Ball. Ja, eine davon kannte ich aber auch. Genau. Deine Freundin peinlich. Dann auch dieser andere Typ irgendwie. Kann aber nicht wahr sein. Das war ja auch Weihnachten. Das war wahrscheinlich eine gute Glückwunschkarte. In welcher Zeit lebst du eigentlich? Weihnachten ist schon lange her. Vorgestern. Millionen Jahren war ja Weihnachten. Weil Lemmy Geburtstag hatte. Ach, genau, wir haben Lemmys Geburtstag gefeiert. Ja. Der Lemmy, der ist auch total überbewertet. Absolut. Absolut. Ja, wenn der stirbt, dann wird WDR4 wahrscheinlich den ganzen Tag Motorhead bringen, oder? Ich wünschte es mir, weil dann könnte ich jetzt dann was anderes hören. Also außer Udo Jürgens. Ja, mal gucken, wer 2015 ins Gras beißt. Soll ich mal die Namen vorlesen der Toten von 2014? Ja, mach mal, ja. Aber nur die relevanten. Willst du da, aber wir müssen vorher noch einen Song spielen, nämlich Hans-Dieter X mit Sauerkraut-Proll. Oh ja. Genau, das ist eine gute Sache. Ja. Gesamtscheiße, spielen wir dann nein, nicht. Nein, jetzt mach doch einfach mal den Song. Genau. Das war so, als ich meine Frau kennenlernte und sie nannte mich mehrfach Hans-Dieter. Also das ging bei uns so weit, dass letztendlich ich dann meine damalige Freundin, die jetzige Frau, gebeten habe, mich einfach nicht mehr mit meinem Vornamen Hans-Dieter anzusprechen, sondern dass wir uns jetzt wirklich innerhalb der Familie, innerhalb dieser partnerschaftlichen Beziehung Mann und Frau nennen. Also sie sagt wirklich zu mir morgens beim Frühstück, Mann, gib mal eben den Zucker rüber. Ganz Ja, Sauerkraut-Proll. Musste das sein? Ja. Musste. Musste sein. Ja. Das musste mal gesagt werden. So, jetzt kommt die Todesliste. Mit Hintergrundmusik oder? Wir müssen die Todesliste einladen und du brauchst ein bisschen Hintergrundmusik. Ganz leise Hintergrundmusik. Am besten machst du für die ganz leise Hintergrundmusik. Ja, Rüdi, mach das die doch Band schon. Mach doch schon, du. Mach mal, oder Richard Kleidermann. Ja? Und einer von euch kommentiert das dann immer. Ja. Also. Karl-Heinz Böhm. Traurig. Oh Mann, das war Sissys Mann. Robin Williams. Hat ein paar gute Filme gemacht. Oh, Captain, mein Cap. Nein, aber bessere. Joachim Blecki Fuchsberger. Ja, egal. Peter Schollatour. Auch egal. Udo Jürgens. Das ist eigentlich auch egal. Joe Cocker. Das läuft trotzdem weiter bei WDR 2. Per Augustinski. Das ist eine Schande, dass dieser Mann gestorben ist. Das ist eine wahre Schande. Das war mein absoluter Lieblingsschauspieler aus dem ersten Teil von Schulmädchen Report. Hat danach so großartige Shows gemacht wie eben Mann oh Mann. Kenn ihn noch. Sat.1. Ein wahrer Held meiner Kindheit, Jugend, Adoleszenz und aufkeimenden Sexualität. Karl Albrecht, das ist der von Aldi. Der, krass, ja, da hat sein Bruder jetzt noch mehr Geld, oder? Das ist Nordaldi, ne? Weiß ich nicht. Heinz Schenk. Oh, ja, Heinz das Wäscher. Ist mit E. Ohne Wäscher aus Heinz, da kann ich nicht weiterleben. So kann ich nicht arbeiten. So kann ich nicht leben ohne Heinz Wäscher. Dieser Hase, der steht Ariel so Sharon. An. Jetzt müsst ihr vorsichtig sein mit Witzen. Ariel Sharon, habe ich gerade schon gesagt, ist Miss Universe geworden und damit hat eigentlich alles erreicht. Und so ein bisschen damit Israel rumgemacht. Ja. So, und natürlich erinnern wir uns auch an Tommy Ramone, der am 11. Juli 2014 mit 65 Jahren gestorben ist. Das ist nun wirklich egal. Das ist alle tot, das letzte Originalmitglied der Ramones gewesen. Der war Mitglied der NRA und so ähnlich. Und der NSU. Ja. Und Captain Planet ist Anfang des Jahres gestorben. Nicht Captain Planet. Geil! Die Band ist gestorben. Oh. Das fände ich gut. Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Und das ist gestorben. Captain Planet lebt. Lagerfeuer. Captain Planet lebt, aber. Ja. Und Markus Lanz Integrität ist auch gestorben. Ja. Mann, lass mich das doch bitte gerade stellen hier. Captain Surbier. Von den die Surbiers. Ja. Der ist gestorben. Ja, Surbier ist tot. Ja. Und die versuchen jetzt da irgendwie nochmal eine Platte von denen irgendwie rauszubringen. Captain Planet heißt jetzt Captain Death Star. Die Surbiers, die kennt ihr da bestimmt noch. Ja, die kennt man noch. 20 Scheiben mit der Übung ist jetzt genau, Wölli, aber auch, glaube ich, Bella B. von den Ärzten, glaube ich, auch. Ne? Hat auch mal mit aus Berlin und, kamen die, ja, ne? Genau, aus Berlin. Ja. So, ich bin meine Liste durch, das war's. Ja. Juhu! Alle jetzt tot. Geht die Stimmung los. Ja. Party. Ja, hätten noch ein paar mehr sterben können, oder? Ja, es hätten noch ein paar mehr sterben können. Die hätten noch mehr einfallen können, deswegen. Das ist, würde ich sagen, sind in Europa keine Frauen gestorben, irgendwie was interessant ist. Nee, 2014 sind keine Frauen gestorben. Nee, das ist ja. Nee, die kommen das jetzt 2015. Ja, wollte ich gerade sagen, das ist so von der Integrationsbeauftragten der UNO eingeführt worden, dass 2000, also in den geraden Jahren nur Männer sterben und in den ungeraden Jahren nur Frauen. Nächstes Jahr sind wir dann Alice Schwarzer los, nächstes Jahr sind wir dann unter anderem Christina Schröder los, nächstes Jahr stirbt aber leider auch Inge Meisel nochmal. Und das war es aber auch, weil so viele Frauen gibt es auf der Welt nicht. Das ist wie bei den Hochdruck- und Tiefdruckgebieten, die nach Männer oder nach Frauen benannt sind. Das heißt, wir müssen uns nächstes Jahr keine Sorgen machen. Ja? Wir können richtig einen draufhauen und auf die Kacke hauen. Wir haben auch das große Problem, dass 2004, also in ungeraden Jahren kommen Frauen auch ganz groß raus. Unter anderem Anke Engelke wird deutsche Humorministerin. Also dann müssen wir alle auswandern. Lebekuss. Caroline Kebekus wird nicht Humorministerin, weil die Probleme mit ihrem Arsch hat und eigentlich auch nur ein Mädchen ist, wie sie gesagt hat. Außerdem lässt sie sich umbenennen in Klebekus. Und ein Shitstorm gegen sich hat von Veganern und Vegetariern, weil sie gesagt hat, dass sie es total dämlich findet, wenn Vegetarier sich aus Tofu Fleisch nachbauen und Fleischersatz essen, was ich eigentlich total unterschreiben kann. Ja, das habe ich auch noch nie so verstanden. Raff ich nicht. Warum mache ich mir eine Currywurst aus Tofu? Es gibt viele Sachen, die du nicht kapierst, Richie. Nein. Ja. Relativ wenig. Ja. Ich hab dir das schon mal erklärt, aber du hörst nicht zu. Ich verstehe dich einfach nicht. Was? Ich hab's nicht gehört. Eine Band, die ich dieses Jahr wirklich abgefeiert habe, überraschend, die habe ich irgendwie in Bonn gesehen, in dem Blabla oder so? Bla. Nee, nenn ich ihn Bla. Bonner Lärmanstalt. Nein, in diesem anderen. Kult. Im Kult, genau, habe ich sie gesehen. Im Kult 41. Da haben die zusammen mit Kommando Petermann gespielt. Und da waren, was ich, siebenzahlende Publikumszuschauer. Siebenzahlende Publikums. Publikums. Anna. Ja, alle, was, ja. Alle sieben Minuten wurde gewechselt. Ja, auf jeden Fall, diese Band ist mir schon vorher musikalisch positiv aufgefallen. Das ist irgendeine Band aus Berlin, die kommen aber, die Hälfte kommt aus Russland, die andere Hälfte aus. Russland? Aus Kanada. Und. Ja, und die stehen halt auf der Bühne und machen Musik und nicht schlecht. Aber dass du freiwillig so abfeierst, hätte ich echt nicht gedacht. Mhm. Oh, du willst ja bloß wieder hier so ein Schwedenkräuter haben. Natürlich, ich habe mir erklärt, ja. Wenigstens nicht die Onkels. Oh, da gibt's noch ein Schwedenkräuter. Aus meinen Blinkegläsern. Helene Fischer, genau. Haben wir gerade schon so viel drüber geredet, wir müssen uns alle tot saufen, während Nitri und Jetzka laufen. Wir sollten die Regeln ändern. Helene Fischer dann mit auf die Liste für Schwedenkräuter. Nitro und Jetzka, Klokuda. Falsche Regler hochgezogen hier. Ja, für alle Bermuda-Hörerinnen und Hörer im Bermuda-Funk, die Sendung am 31.12. hören, jetzt in 10 Minuten ist Silvester vorbei, ne? Dann kommt das neue Jahr. Und ich darf wir Moment haben den Sekt schon geöffnet, die Gläser stehen da oben und wir haben jetzt hier die Blinkergläser gefüllt mit dem gesunden Schwedenkräuter. Den habe ich ja echt nötig. Nachdem ich mir gestern irgendwie die Schädelplatte weggesoffen habe mit Rake. Schädelplatte. Lecker. Das Zeug schmeckt immer mehr wie ein alter Einlauf. Bock auf Feiern. Ja. Und vor allen Dingen, dieses Mal musste man kauen. Was hast du da so Sanden reingemacht? Hey, der Filter war wahrscheinlich nicht irgendwie dicht. Kann sein. Den trinkst du aber auf. Ja, aber ich bin gerade geschockt. Ja, ehrlich? Ja. Esst du noch ein bisschen von dem knapperen Zeug? Ich bin vom Geschmack etwas das geschockt, muss weg. Das war mal anders, du hast recht. Was ist damit passiert? Was hast du damit gemacht? Nix. Der war nie anders. Auferstanden aus Urin. Ja. Aus Urin, ja. Ja. So, wir haben nicht mehr so ganz viel Zeit. Vielleicht sprechen wir noch über kommende Highlights im neuen Jahr. Ja, genau. Was gibt's denn da? Also ich werde mein Festival-Comeback starten. Ich gehe nämlich nächstes Jahr auf 2 Festivals in meinem Alter. Das muss ich aber noch wohl durchorganisieren. Nee, Back to Future ist immer ein Brett. Ist auf jeden Fall bist du auf der sicheren Seite, ja. Müssen wir ein bisschen Werbung machen für Back to Future, das mit Abstand beste Punkrock-Festival auf der ganzen Scheißwelt. Leute, geht alle zum Back to Future, ganz hervorragend, tolle Leute, gute Bands. Nee, geht nicht hin, obwohl, nee, stimmt. Nur die netten und korrekten Leute sind von euch. Genau. Aber die meisten, die das nicht alle. Trottel, so. Mhm. Nee, ich gehe wohl zum Ruhrpott-Rodeo, weil ich das dieses Jahr nicht geschafft habe. Mhm. Und ich fahre zum Grötzrock nach Belgien. Ja, mach das. Und bist weg hier. Ja. Geil. 2 Tage ab der Ruhe. Ja. Sehr gut. Ich nehme aber ziemlich viele Menschen mit. Mhm. Auch nicht schlecht. Keine Gefangenen. Ja, wir müssen weitermachen hier, ne? Wir müssen weitermachen. Wir haben echt nur noch 6 Minuten. Das ist ja 5,5 Minuten. Ja, und ich habe hier noch 5,5 Minuten. Sollen wir einen Countdown runterzählen? Ich habe noch so viele schöne Lieder hier. Ein Countdown gehört dazu, ne? Ja. Wir wollten noch Blei gießen Countdown. Und was wollten wir noch alles machen, ne? Blei gießen wollten wir, ja. Und Dinner Flaschen drehen. Gucken und hier Wunderkerzen anmachen. Wunderkerzen. Dinner for One habe ich schon mal gesehen, ne? Ich dachte eigentlich, dass wir das vielleicht hier. Hab ich schon mal gesehen. Ich dachte eigentlich, dass wir das hier nachstellen. Ja, Mann, der war echt super gut, der Witz. Wir können uns ein Bärenfell aus Tofu nachbauen. Nee, ich dachte, nee, hier, Nils macht den Tigerkopfteppich. Ja, genau. Ich will das Tablett sein. Hm. Dann bleiben wir nur noch 2 Rollen. Ja. Komm her, machen. Du bist der Butler? Weil können wir noch ein Lied spielen? Nein, nicht. Ja. Was denn? Ein flottes. Mm. Eins, was nur eine Minute geht. Übrigens, die Baboon Show Platte, diese Damnation, die kam auch dieses Jahr raus. Und, Nächster Song heißt Baboon Show, Damnation! Du hast noch Offenders irgendwie drin. Offenders sind auch geil. Die hab ich gesehen auch in Hamburg. Mach ja, mal. Die Offenders sind geil. Was Lustiges zum Abschluss des Jahres. Wer ist denn hier lustig? Ja, das macht die machen eine Stimmung irgendwie. Also, ey, du hast Stimmung raus. Politik gehört zum Punkrock dazu, deswegen machen wir jetzt nicht was Lustiges, weil lustig, Politik ist nie lustig. Außer KenFM ist Bürgermeister. Wir spielen jetzt einfach gar kein Lied. Das wird eh zu überbewertet. Musik ist eh total. Dann singen wir was. Vorbei. Ich werde 2015 40 und dann ist es mit Punkrock bei mir sowieso vorbei. Also, ich werde 2015 Vater, da ist mit Punkrock bei mir auch vorbei. Das kann aber dann wiederkommen. Viele Punkrock-Väter geben dann irgendwann nochmal richtig Gas. Weil zu Hause so scheiße ist. Ja, das sind wie diese 40-Jährigen, die sich dann denken, ich kaufe mir jetzt ein Motorrad, ne? Und nochmal eine Band. Ja, genau. Das habe ich schon mit 36 gemacht. Ja. So wie Daddy Memphis, der war bestimmt auch Vater, bevor er seine Band gegründet hat. Oh, der flach. Ja gut, aber ist flach, ja schon spät, ist er Erde betrunken. Ich lach nachher. Soll ich nochmal erzählen? Ich habe Zeit. Ja, was ist mit dem Sekt jetzt hier? Ach so, der steht da für 12 Uhr. Ja. Jetzt wird schon mal, ich kann noch einen Witz erzählen. Ja. Erzähl mal einen Witz, ja. Den habe ich beim Müller im Asozial-Konzert gehört. Wird bestimmt irgendwann zu irgendwo rumkommen. Ein Blondinenwitz wahrscheinlich, oder? Da treffen sich zwei Kerzen am Meer. Fragt die eine vom anderen... Fragt die eine die andere, ist das Wasser da eigentlich gefährlich? Und sagt die andere, kannst du davon ausgehen. Ja. Ausblenden. War gut. Ja, der war gut. Ja, der war sehr dafür gut. Müsstest du dir eigentlich den ganzen Schnaps jetzt alleine trinken. Ja. Die ganze Flasche. Der war gut. Ich fand ihn wirklich gut. Ich kann mir auch merken, weitererzählen. Ja, aber Moment, aber genau die gleiche Liga habe ich auch noch einen. Sagt die eine Arschbacke zur anderen, ey, wir kennen uns jetzt schon so lange, wir sind schon so lange, wir gehen durchs Leben Hand in Hand und nebeneinander und so. Sollen wir uns nicht einfach verheiraten? Sagt die andere, nee, wir werden auf jedem Scheiß getrennt. Mhm. Ja. Genau so. Es hat sich gelohnt, kein Lied zu spielen, sondern weiterzureden. Ja, weil die Humorgranaten nämlich gerade im Start sind. Und wir machen das Schnapsminister schon wieder los hier. Vielleicht machen wir noch eine Sondersendung hinterher. Für den ersten. Fips Asmussen müssen wir noch irgendwie was bringen, oder? Kann ich. Fips Asmussen ist aber ein Rassist. Haben sie neulich auf St. Pauli einen Sarg gefunden, wollten sie aufmachen, ging nicht. Waren Zuhälter drin. Sehr gut. Wirklich, sehr, sehr gut. Alle Menschen lachen. Ja, siehst du doch. Ja, der Charles Schulz-Kowski, der hockt daheim rum und hat niemanden, der mit ihm trinkt. Aber deshalb gibt es ja die Sendung, dass ihr da zu Hause hocken Charles könnt. Charles Schulz-Kowski, ich stoße mit dir an, hör mal. Genau. Ja, hier. Ja, mein Bier ist alle. Darf nicht das wahr sein. Mein Sekt. Nein. Ja. Prost. Prost. Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist. Ja, das war wieder Pogoradio im Bermuda-Funk. Mein Name ist Rudi Himmelsberger. Wenn das heute nicht der 31.12. ist, dann handelt es sich um eine Wiederholung. Und jetzt spielen wir noch ein schönes Lied von The Offenders aus. Halt's Maul. Heute spielen wir noch ein Lied von The Offenders, eine Band aus Italien, mit dem Lied Heil Angela. Guten Rutsch. She doesn't mind at all. Obedience to the leader, obedience to the man. Heil Angela. The pixie boats contain enough meat. Glorious empires, treasures underneath. was complete control. If Europe's going down, she doesn't mind at all. Obedience to the leader, obedience to the man. Heil Angela. The pussy boat.